Lasst uns froh und munter sein. Leute, kommt in meinen Laden rein. Alles gut und günstig, tralala. Was du heut bestellst, ist morgen da. Was du heut bestellst, ist morgen da. Reiner Wodka, frischer Kaviar. Was du willst, ich habe alles da. Alles, was du kaufen kannst für Geld. Was nicht da ist, wird sofort bestellt. Was nicht da ist, wird sofort bestellt. Lasst uns froh und munter sein. Leute, kommt in meinen Laden rein. Lustig, lustig, tralalalala. Was du heut bestellst, ist morgen da. Was du heut bestellst, ist morgen da. Komm doch bitte mal ein bisschen näher, denn ich habe noch ein bisschen mehr. Zigaretten, alles steuerfrei, und auch härtere Drogen dürfen sein. Mit dem Schiff und manchmal mit der Bahn schaffen meine Freunde alles ran. Ist die Ware international, ist nicht immer alles ganz legal. Lasst uns froh und munter sein. Leute, kommt in meinen Laden rein. Alles gut und günstig, tralala. Was du heute bestellst, ist morgen da. Was du heute bestellst, ist morgen da. Komm doch bitte noch ein bisschen näher, denn ich habe noch ein bisschen mehr. Frauen habe ich auch im Programm, langes Haare und mächtig was dran. Für den Notfall oder Hausgebrauch liefer ich fast jede Waffe auch. Nur das eine kriegst du bei mir nie, und zwar eine volle Garantie. Lasst uns froh und munter sein. Brüderchen, komm in meinen Laden rein. Lustig, lustig, tralalalala. Was du heut bestellst, ist morgen da. Was du heut bestellst, ist morgen da. Manchmal kommt es hier auch vor, bestellt bei mir ein Diktator. Giftgas, Uran und Plutonium, und dann macht die Bombe bumm, und dann macht die Bombe bumm.